9. Gespräch am Abend. Carsten Zara sieht in die Speisekarte. Er denkt über zwei Dinge nach. Welches Essen er bestellen soll und mit welchen Fragen er Christines Geheimnissen am schnellsten auf die Spur kommen könnte. Das ist keine gute Idee. Männer können nicht zwei Dinge gleichzeitig tun. »Ich nehme die Tortellini und einen gemischten Salat«, sagt Christine. »Für mich bitte eine große Pizza mit Schinken und Pilzen«, sagt Carsten Zara. Er hebt sein Glas und prostet Christine zu. »Auf einen sehr überraschenden Besuch!« »Auf einen sehr verständnisvollen Gastgeber!« Sie trinken. »Jetzt sollte ich gleich mal die erste Frage stellen«, denkt Carsten Zara. »Dein Besuch in München«, beginnt er. »Es ist wirklich so lieb, dass ich bei dir wohnen darf.« Christine lächelt ihn an. Sie hat wunderschöne braune Augen. »Kein Problem. Dein Besuch.« »Hoffentlich störe ich dich nicht zu sehr. Ich meine, vielleicht arbeitest du ja zu Hause am Computer und brauchst deine Ruhe.« »Nein, gar nicht. Als Privatdetektiv bin ich meistens unterwegs oder im Büro.« Mal sehen, wie sie darauf reagiert. »Privatdetektiv? Wow, spannend. Was macht man da so? Erzähl doch mal.« »Was ich mache? Was ist los?«, denkt Carsten Zara. »Ich wollte sie nervös machen, und jetzt macht sie mich nervös.« »Ich versuche, die Wahrheit zu finden.« »Die Wahrheit?« Sie sieht ihn fragend an. »Das ist mir zu allgemein. Welche Wahrheit suchst du denn gerade? Hast du ein Beispiel?« »Ich wollte sie ausfragen«, denkt Carsten Zara. »Und jetzt fragt sie mich aus.« »Bei mir geht es gerade um eine Frau, die einen Mann schlimm belogen hat«, sagt er und sieht Christine fest in die Augen. »Ah, die alte Geschichte. Im Krieg und in der Liebe sind alle Mittel erlaubt.« Sie sieht nicht besorgt oder ängstlich aus, denkt Carsten Zara. Im Gegenteil, sie wirkt lustig und sogar ein bisschen frech. »Nimmt sie mich etwa nicht ernst?« »Na, das wollen wir doch mal sehen.« »Ich rede nicht von Liebe. Hier geht es um eine junge Frau, die einem alten Mann Gefühle vorgespielt hat. Eine Frau, die ein Jahr bei ihm gewohnt und teure Geschenke von ihm bekommen hat.« »Tja, sowas soll es geben.« »Du findest es also normal, anderen etwas vorzuspielen?« »Ach komm, tut das nicht jeder irgendwie und irgendwann?« »Aber nicht jeder stiehlt einem kranken Mann das letzte Geld.« »Was? Sie hat Geld gestohlen?« 400.000 Euro, alles, was er hatte. Und jetzt ist sie weg. Der Mann ist am Ende, wenn ich sie und das Geld nicht ganz schnell wiederfinde.« »Na, das ist ja ein dicker Hund. Erzähl weiter.« »Na also, jetzt ist sie doch beeindruckt. Ein bisschen wenigstens.«